Wir sind die Schande von dieser Lande. Am Bahnhof hat man die aufgelauert, hinterhältig und gemein. Dieser Tag sollte dein letzter sein.